Jesus allein bringt Erlösung, rettet die Sünder aus Not. Er hat am Kreuze versöhnt uns, frei ist der Weg nun zu Gott. Jesus allein, Jesus allein, kann der Befreier von Sünden Schuld sein. Jesus allein, Jesus allein, sein heiliges Blut wusch von Sünden uns rein. Er hat die Sünde vergeben, ewiges Glück ist nun mein, rein durch sein Blut ist mein Leben, ich darf ein Gotteskind sein. Jesus allein, Jesus allein, kann der Befreier von Sünden Schuld sein. Jesus allein, Jesus allein, sein heiliges Blut wusch von Sünden uns rein. Er gibt dir Ruhe und Frieden, bild dich in seinem Gezelt, durch seine Sünden und Welt. Jesus allein, kann der Befreier von Sünden schuld.